Bong. Bong. Mein schönstes Lied, auch heut in der Nacht, die gut achte die kleine Serenade. Und wenn jetzt der Mond leise fließt, dann flüstere ich sag, gute Nacht, wie die Zeit vergeht, wie schade. Mein schönstes Lied, auch heut in der Nacht gibt gut Acht, dass die Mutter nicht erwacht.